Hallo, ich bin heute zu Gast in den Kleinkackerswalder Filmstudios, eingeladen vom bekannten Regisseur Gribaldi. Er dreht hier und jetzt den Film Eckernförde Memories. Hallo Gribaldi. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja, was gibt es? Erzählen Sie mir was über Ihren neuen Film, den Sie gerade drehen, Eckernförde Memories. Ja, der Film ist seit 20 Jahre. Ne? 20 Jahre ist er jetzt schon in Planung gewesen. Ja, nun wollen wir mal drehen. Also es geht um Eckernförde. Eckernförde ist ein kleiner Ort, wo Menschen drin wohnen. Ich meine, da geht's ja denn auch um zwischenmenschliche Beziehungen, nicht? Und ich meine, ich bin ja Menschenfreund, ne? Ja, fantastisch. Ich sehe schon hier Ihre Menschenfreundlichkeit, wie sozial Sie sind. Sie beherbergen ja hier einen Obdachlosen. Nee, das verstehst du falsch. Das ist Udo, unser Bühnentechniker. Ich meine, gut, der riecht ein bisschen streng, aber das ist normal bei dem, ne? Naja, das ist ja dann auch, ja. So, ich will jetzt Action sehen, ihr Schweine. Klappe die erste! Oh, Sieglinde, mein Herz entflammt bei deinem Anblick. Oh, wirklich, Gerhard? Ja, mein Schatz. Das finde ich ja ganz toll, besonders jetzt, wo wir auf dem Deich in Eckernförde stehen. Ja, genau. Ich habe diesen einen romantischen Ort ausgewählt, um dich diese eine Frage zu fragen. Was denn? Sieglinde, willst du meine Frau werden? Eckart! Ja, Eckart! Ich heiße Gerhard! Sehr schön, Kinder, sehr schön. Hat mir gefallen, wa? Hat's Ihnen auch gefallen? Also, ja, ich muss sagen, ein sehr schöner Film mit viel Liebe. Das ist Programm Sex, Drugs in Rock'n'Roll, besonders in Eckernförde, ne? Ich meine, das ist ja bekannt dafür. Ja. Und ich meine, der Film heißt ja Eckernförde Memories, dann müssen wir eben auch ein bisschen das Eckernfördige aus Eckernförde rausholen. Ja, Eckernförde rockt Hollywood. Aber jetzt geh raus. Also, ich verabschiede mich hier aus den Kleinkackerswalder Filmstudios. Oh, Sieglinde. Tschüss dann.